Da dachte ich noch, die wartet bestimmt auf jemanden. Und jetzt schaut sie mal nach, wo er bleibt. Aber sie kam nicht zurück.